Ich sage, ja, mein Name ist Frau Cindy, ich bin total motiviert, möchte ja einen Job haben, kreativ arbeiten, mit Menschen und Verantwortung übernehmen. Ja, ist schon mal schön, dann müssen Sie erstmal einen empfangen. Ich sage, ach. Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us, listen to us. Podcast on the internet, www.contrabanda.org. 20 years of freedom on the airwaves. Listen to us. Yo, das ist DJ Attila, direkt aus den heißesten Ghettos von Berlin. Ihr hört Niemandsland, was mehr ist als Flaschenpfand. Yo, bei Contrabanda 91.4 FM. Respect from my heart, yo. Dieser Erde melden uns die Heldenlieder, steigend auf, so wie Gestirne, gehen sie wie Gestirne nieder. Das klingt tröstlich und man muss es wissen, nur für uns, die sie ernähren müssen, ist das leider immer ziemlich gleich gewesen. Aufstieg oder Fall, wer trägt die Spesen? Freilich dreht das Rad sich immer weiter, das was oben ist, nicht oben bleibt. Aber für das Wasser unten heißt das leider nur, dass es das Rad halt ewig treibt. Wir hatten viele Herren, hatten Tiger und Hyänen, hatten Adler, hatten Schweine, doch wir nährten den und jenen. Ob sie besser waren oder schlimmer, ach, der Stiefel glich dem Stiefel immer. Und uns trat, ja, ihr versteht, ich meine, dass wir keine anderen Herren brauchen, sondern keine. Freilich dreht das Rad sich immer weiter, das, was oben ist, nicht oben bleibt. Aber für das Wasser unten heißt das leider nur, dass es das Rad halt ewig treibt. Schlagen sich die Köpfe blutig um die Beute, nennen einander gierige Tröpfe und sich selber gute Leute. Unaufhörlich sehen wir sie einander grollen und zerfleischen. Einzig und alleinig, wenn wir sie nicht mehr ernähren wollen, sehen sie sich auf einmal plötzlich völlig einig. Dann dreht das Rad sich nicht mehr weiter und das heitere Spiel, es unterbleibt. Wenn das Wasser endlich mit befreiter Stärke seine eigene Sache betreibt. Ja, mit diesen mächtigen Worten möchte ich das heutige Niemandsland einleiten. Guten Morgen. Meine Damen und Herren, es ist Samstag. Der 16. Februar 2013. Willkommen zu einer neuen Sendung. Hier bei Niemandsland auf 91.4 FM bei Contrabanda. Wir sind immer direkt samstags hier aus dem Herzen von Barcelona, von der Plaza Real von 10 bis 12 Uhr, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert, absolut kommerzfrei, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Herzlich willkommen. Letzte Woche hatten wir Kino auf dem Programm, Berlinale und dann auch den Film Django von den Ketten befreit, Django Unchained. Heute noch ein paar Nachrichten zu Eingangs. Heute Abend ist ja die große Preisverleihung. Heute Abend werden die Gewinner der 63. Berlinale gekürt. Die Jury um Präsident Wong Kar-wai hat die Qual der Wahl. Am heutigen Abend werden die Gewinner verkündet. Insgesamt 19 Filme sind im Rennen um den goldenen und die silbernen Bären. Einen klaren Favoriten gibt es laut Einschätzung der Fachpresse. Ich zitiere hier einmal die Seite vom Berliner Rundfunk. Gibt es offensichtlich nicht. Welcher Preis bekommt also den goldenen Bären? Das ist die Frage. Neben dem goldenen werden silberne Bären in verschiedenen Kategorien vergeben. Neben dem großen Preis der Jury je ein silberner Bär für die beste Regie, die beste Darstellerin, den besten Darsteller, das beste Drehbuch und für eine herausragende künstlerische Leistung aus den Kategorien Kamera, Schnitt, Musik, Kostüm und Set Design. Einen großen Favoriten, wie gesagt, auf den goldenen Bären für den besten Film gibt es in diesem Jahr noch nicht. Gute Chancen hat der Film Wemk von Malgoszka Sumowska über einen schwulen polnischen Priester. Zumindest, wenn die Jury so denkt, wie die Filmexperten des Senders Radio Brandenburg Berlin. Die haben diesen Film nämlich ganz oben auf die Liste der Favoriten gesetzt. Im Berlin-Ranking liegt der Film nämlich auf Platz 1. Ein weiterer Anwärter aus Osteuropa könnte der rumänische Spielfilm Child's Pose, Platz 2 sein. Der einzige deutsche Beitrag, das Western-Drama Gold von Thomas Arslan, fiel bei der Kritik dagegen mehrheitlich durch. Auch Hauptdarstellerin Nina Hoss, 2007 für Jella, mit dem silbernen Bären als beste Schauspielerin ausgezeichnet, dürfte in diesem Jahr leer ausgehen. Die Preise werden Festivaldirektor Dieter Koslik und Jurypräsident Wong Kar-wai überreichen. Durch die Preisverleihung führt erneut die charmante Anke Engelke. Bereits vor der Preisverleihung steht fest, dass die Berlinale auch in diesem Jahr ein beliebtes Publikumsfestival ist. Bis zum gestrigen Freitag, waren mehr als 275.000 Tickets verkauft worden. Insgesamt rechnen die Veranstalter, den heutigen Tag mit eingerechnet, mit 300.000 Besuchern. Nicht nur aufgrund der guten Besucherzahlen zog Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit eine positive Bilanz der Festspiele. Wir zitieren diesen Mann mal. Auch in diesem Jahr erweist sich die Berlinale als echter Publikumsmagnet. Die Filmbegeisterung der Besucher aus aller Welt ist immer wieder aufs Neue beeindruckend, so der Bürgermeister. Die Tage des Festivals sind die Zeit, in der man auf den Straßen und am roten Teppich hautnah spürt, dass Berlin internationale Filmmetropole ist. Naja, die blasen ganz schön ins Werbehorn, um natürlich möglichst viele Touristen nach Berlin zu locken. Die Berlinale ist da natürlich in so einem trüben Monat wie Februar, wo es in Berlin sehr hässlich sein kann, wettermäßig meine ich. Ich meine nicht von den Leuten her oder vom Klima. Da kann es sehr kalt, sehr nass, sehr unangenehm sein. Da kommen eben wegen der Berlinale zigtausende von Touristen. Am Freitag gingen noch einmal drei Wettbewerbsbeiträge ins Rennen um die Bären, darunter der französische Film Elle s'en va, On my way, so toll übersetzt. Ich würde das auf Deutsch sagen, sie geht. Mit Leinwandikone niemand geringerem als der Göttin, der Leinwandgöttin Catherine Deneuve. Sie spielt Betty, eine Frau Anfang 60, die ihre Familie, Gäste und die Angestellten ihres bretonischen Restaurants zurücklässt, weil ihr die Zigaretten ausgegangen sind. Sie steigt einfach ins Auto, fährt los und lässt ihr bisheriges Leben hinter sich. So ähnliche Motive haben wir schon ein paar Mal gesehen im Kino. Zum Beispiel einen Film, ich erinnere mich, mit der tollen Schauspielerin Isabelle Huppert. Die macht etwas Ähnliches, die verlässt ihren Mann und fährt auf eine kleine italienische Insel und bewohnt da ein abgeschiedenes Haus in der Einöde. Zuvor lief die Weltpremiere des Animationsfilms The Croods, gleichzeitig der einzige 3D-Film im Wettbewerb, außer Konkurrenz. Im Original sprechen Nicolas Cage und Emma Stone zwei der Hauptfiguren, Groog und seine eigensinnige Tochter Abe. Beide waren auf dem roten Teppich dabei, genauso wie Uwe Ochsenknecht und Janine Reinhardt, die deutschen Synchronstimmen im Film. Am Freitagnachmittag, am gestrigen Freitagnachmittag, startete zudem der koreanische Film Nuguul Tital Do Anin Heaven, Nobody's Daughter Heaven im Wettbewerb. Der Regisseur Hong Sang-soo erzählt in seinem 14. Spielfilm die Geschichte einer Studentin, die eine heimliche Affäre mit einem Professor hat, die Beziehung aber beenden will. Dann gibt es die gläsernen Bären, die sogenannten Teddys, so heißen die offiziell. Preise gab es schon am Freitag in der Sektion 14+. Da erhielt Baby Blues aus Polen den gläsernen Bären für den besten Spielfilm. Die Geschichte über junge Elternpaare zwischen dem Wunsch nach Freiheit und elterlichen Pflichten hat die siebenköpfige Jugendjury überzeugt. Ich zitiere mal, der auffällige Schnitt und die innovative Regieführung verleihen dem Film eine vielfarbige Dynamik, so das Juryurteil. Den gläsernen Bären für den besten Kurzfilm erhielt in diesem Jahr die serbische Produktion Rabbitland von Anja Nedeljković und Niko Majdjak. Die Berlinale widmet seit 1978 mit der Sektion Generation Kindern und Jugendlichen ein spezielles Filmprogramm. Am gestrigen Freitagabend wurde zudem zum 27. Mal Teddy Award, der schwul-lesbische Filmpreis der Berlinale, verliehen. Ja, sowas gibt's alles in Berlin. Wer hat das schon? Einen schwul-lesbischen Filmpreis. Ich wüsste nicht, dass ich sowas schon mal gehört habe. In einem offiziellen Festival. Ich meine nicht, dass es diese Preise nicht gibt. Die gibt es wahrscheinlich von San Francisco über Los Angeles bis New York natürlich auch. Aber auf der Berlinale. Den Teddy für den besten Film also, für den besten Spielfilm in diesem Jahr, The Imge. In the Name of. Der hat den gewonnen. Die Geschichte über einen schwulen katholischen Priester. In Polen lief im Wettbewerb der Berlinale und hat schon da die Kritiker begeistert. Ein Teddy ging auch an den besten Dokumentarfilm in diesem Jahr, die 60-minütige französische Produktion Bambi von Regisseur Sébastien Lifschitz. Der Film zeigt die Lebensgeschichte von Jean-Pierre Prouveau, der als Junge in einem algerischen Dorf geboren wird, später nach Paris geht und auf den Music-Hall-Bühnen unter dem Künstlernamen Bambi das ersehnte Leben als transsexuelle Frau führt. Die Teddy-Verleihung selbst stand auch in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft des schwulen regierenden Bürgermeisters von Berlin, Klaus Wowereit, klar. Wer, wenn nicht er, kann sich da zum Schirmherrn aufschwingen. Neben ihm erschienen wieder viele Politiker und Prominente zur Gala in der Station Berlin. Das war unser kleiner Überblick über die Filmfestspiele in Berlin. Die Verträge, die sind gemacht. Und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert. Freiheit, Freiheit. Die Kapelle unter Tag. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne. Die fehlt Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen. Soll uns Bayern nicht versäumen, so wie heute hier. Soll Tanz und Aufruf leben. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. So komm jetzt, meine Süßen, komm! Das einzige Wissen. Das wird alles schon gesendet. Das kannst du doch schneiden. Ja, klar. Hallo, ich bin die Annika aus Dortmund. Ich möchte Victoria grüßen, die beste Praktikantin, die Kontrabanda jemals hatte. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Und ich grüße natürlich alle Hörer und Hörerinnen von Kontrabanda und von Niemandsland. Guten Morgen, Werner, wie geht's? Guten Morgen, ja, wie du gerade gesungen hast, die Freiheit ist das, was fehlt, ja. Da kann man richtig nostalgisch werden. Wie gestern Abend höre ich die Nachrichten nochmal, spät abends, und aus Portugal, und da sieht es ja noch nicht ganz so schlimm aus wie in Griechenland. Jedenfalls hatten die ganz kurz die offizielle Rescate, diese Rettung beantragt mit fast 80 Milliarden, haben dann die Regierung treu und brav alle Auflagen erfüllt, Austeritätspolitik und so weiter. Resultat, die Verarmung der Bevölkerung macht Riesenfortschritte und die Überwindung der sogenannten Krise ist weiter entfernt denn je. Okay, vor einer Woche kündigt die Regierung an neue Lohnsenkungen, neue Kürzungen. Und die Leute gehen auf die Straße, gestern Abend Hunderttausende in ganz Portugal, Und zwar die Organisation vergleichbar mit dem 15 Emme hier, die sogenannten Empörten, die Indignados, also organisiert ohne politischen Parteien und ohne Gewerkschaften. Motto, fuck the Troika, zum Teufel mit der Troika. Wir wollen unser Leben zurückhaben. Und dann ist noch was Interessantes passiert, parallel dazu gab es im Parlament eine Sitzung, Vollversammlung. Da spricht der Premierminister Passos Coelho und plötzlich auf der Tribüne, wo die Zuschauer sitzen, stehen eine Gruppe von 30 bis 50 Personen auf und fangen an zu singen. Grandola Vela Morena. Also dieses Lied, das vor jetzt genau 40 Jahren die sogenannte Nelkenrevolution ausgelöst hat. Also das war das Signal für die aufständischen Militärs, jetzt loszumarschieren. Und dieses Lied ist eben genau zum Symbol und der Freiheit und der Demokratie geworden. Ne? Das singen die gestern Abend. Und das passt und ist leider genauso aktuell heute wie damals. Ja, das war das Neueste aus Portugal. Krise, Krise, Krise, wohin das Auge reicht. Da werden wir nachher im Katastrophenblock noch näher drauf eingehen und da noch ein paar neue, allerneueste Meldungen zu diesem Thema bringen. Als ich letztes Jahr über Weihnachten in Deutschland weilte, machte ich eine Entdeckung, beziehungsweise mir wurde diese Entdeckung gemacht. Ein Comedy-Star in Deutschland, den wir hier im Niemandsland bisher noch niemals vorgestellt haben, weil wir ihn bzw. sie überhaupt nicht kannten. Es handelt sich hier um eine sehr rundliche, immer in rosa Bonbonfarben, wasserstoffblond gefärbte Hausfrau namens Cindy. Die ist aus Marzahn und die ist berühmt und gefürchtet auch wegen ihrer großen Schnauze, wegen ihrer Marzahner Großfresse. Und diese Cindy möchte ich heute wirklich einmal vorstellen, meine Damen und Herren. Es lohnt sich. Heik, mir dachte ich mal zum Arbeitsamt. Ja, das ist echt lustig. Habt ihr in Chemnitz ein Arbeitsamt eigentlich? Nee, ich muss mal fragen, weil in Berlin heißt es ja jetzt Jobcenter. Der Aufschwung ist da. Steht doch prinzipiell mal ein Arbeitsloser vorm Arbeitsamt und begrüßt jeden anderen Arbeitslosen per Handschlag. Das ist so ein Typ, ein Eurojobber, bei dem weiß ich genau, wenn er mit seinem 8 Stunden einen Eurojob fertig ist, sieht er erstmal einen Imbiss, schmeißt eine Runde Kümmerling. Ich komme dahin, er so, herzlich willkommen bei Ihrer Arbeitsagentur, wo wollen Sie denn hin? Ich sage, ein Schwimmbad, ich habe nur mein Bikini vergessen. Wo soll ich denn hin wollen? Ich stehe vorm Arbeitsamt, bist du hier der Frageboy oder was? Willst du ein E kaufen? Wollen wir jemanden anrufen? Wo will ich denn wohl hin? Na, Sie müssen schon genau sagen, was Sie wollen. Ich sage, ja, mein Name ist Frau Cindy, ich bin total motiviert, möchte ja einen Job haben, kreativ arbeiten, mit Menschen und Verantwortung übernehmen. Ja, ist schon mal schön, dann müssen Sie erstmal einen Empfang. Ich sage, ach. Ich 2 Meter weiter gelaufen, da war der Empfang. Hab mich da angestellt und hab gewartet. Und gewartet. Und gewartet. Nach einer Dreiviertelstunde war ich dran. Herzlich willkommen bei Ihrer Arbeitsagentur. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Ich sage, ja, mein Name ist Frau Cindy, ich bin total motiviert. Möchte einen Job haben, kreativ arbeiten, mit Menschen und Verantwortung übernehmen. Ja, ist schon mal schön für Sie, Frau Cindy. Da müssen Sie mit dem Lift, meine früher hieß es noch Fahrstuhl, müssen Sie mit dem Lift in die 3. Etage fahren, müssen Sie sich so eine Nummer ziehen, sich hinsetzen, Moment warten. Ich so, alle klar. Ich mit dem Lift in die 3. Etage gefahren, hab mir da so eine Essenmarke gezogen, hab mich da hingesetzt und hab gewartet. Und gewartet. Und gewartet. Und während des Wartens habe ich so überlegt, hat die jetzt gesagt, ich soll einen Moment warten oder hat die gesagt, ich soll einen Monat warten? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr genau. Cindy aus Marzahn, ich weiß nicht, wie sie dir gefallen hat, aber hier vereinigt sich der Wortwitz mit der Unterschicht Großschnauze der Berliner Vorstädte, in diesem Falle der ehemaligen Ostvorstadt Marzahn, gefürchtet auch wegen, ja, wie soll man das nennen? Gefürchtet auch natürlich Marzahn wegen der prolligen und auch teilweise ins Neonazi-mäßige hineinspielenden Jugendkultur, die sich da verbreitet hat. Das darf man auch nicht verschweigen. Aber Cindy ist da aus einem anderen Holz geschnitzt. Die ist einfach eine Vertreterin des vom Glamour ausgesperrten Bevölkerungsteils. Ein Bevölkerungsteil, über den dumme Witze gemacht werden. Ein Bevölkerungsteil, der nicht in diese glattgeleckte, saubere, hochgepeitschte Medien- und Glanzwelt, in diese Photoshop-mäßige, abgemagerte Mädchenwelt passt. Sie ist wirklich ein sehr stämmiges, ich würde sogar wagen zu sagen, ein super dickes Weib. Sieht trotzdem völlig klasse aus und das trotzdem kann man wegstreichen. Hat einen sehr herben Körperbau und wie gesagt, eine sehr herbe Schnauze, ein herbes Mundwerk. Und die schlägt da ihre linguistischen Kapriolen. Cindy aus Marzahn. Wir werden gleich noch eine kleine Kostprobe bringen von ihrem unglaublichen Wortwitz. Übrigens bekannt geworden, genau durch das Medium, das diesen Bevölkerungsteil, wie ich gerade sagte, normalerweise ausgrenzt, nämlich durch das Fernsehen. Sie hat schon einen Comedy-Preis, ich glaube den Comedy-Preis 2012 hat sie bekommen. Und dadurch wurde sie berühmt in der ganzen Republik. Ja, wir könnten ein bisschen plaudern, eine kleine Plauderrunde einlegen zum Thema, was wird denn im Moment so gekocht? Der katalanische Geheimdienst ist aktiv geworden. Katalonien hat natürlich einen Geheimdienst, das weiß man. Nur dieser Geheimdienst scheint sehr amateurhaft und fuscherig vorzugehen. Das ist auch bekannt. Der berühmte Schriftsteller Vázquez Montalbán hat ja vor vielen Jahren einmal ein Krimi geschrieben, in dem der katalanische Geheimdienst geschildert wird. Der bekämpft sich da mit dem CESID, mit dem spanischen Geheimdienst. Und übrigens, die Geheimdienstzentrale des katalanischen Geheimdienstes liegt hier an der Plaza Real. Im Roman von Vázquez Montalbán geschildert. Der Agent, beziehungsweise der Kommissar, geht in das Herbolari. Das heißt in diesen Kräuterladen, den es hier gibt. Ich weiß nicht, ob es ihn überhaupt noch gibt, aber ich glaube ja. Hier gibt es auch einen Kräuterladen, Werder, ne? Hier am, in der Plaza Real. Weiß ich jetzt nicht. Ja, da ist eine verschiebbare Wand in diesem Kräuterladen. Wenn du da reingehst, da wird die Wand verschoben und da gibt es ein Hinterzimmer, ein verstecktes Hinterzimmer und da treffen sich die Agenten vom katalanischen Geheimdienst. Die sollen übrigens vom baskischen Geheimdienst ausgebildet worden sein und der ist ja, wie man weiß, vom deutschen Geheimdienst ausgebildet worden. Also gibt es da eine direkte Verbindung zwischen deutschem und katalanischem Geheimdienst. Diese Herrschaften haben nun auf Anordnung der lokalen Landesfürsten hier die, könnte man sagen, die Besatzungsmachtvertreter aus Madrid, da gibt es diese Oppositionsführerin Frau Camacho, haben die wohl die letzten Jahre bespitzelt, ausspioniert und das Ganze ist jetzt ans Licht der Öffentlichkeit gekommen und da gibt es ein Riesengeschrei. Dieses Riesengeschrei lenkt natürlich auch gleichzeitig ab und überschreit den ganzen Korruptionssumpf, der ebenfalls hochgekocht ist die letzten Wochen. Das heißt, die Herrschaften, wie auch vorhin in dem Lied von Herrn Hans Eisler gehört, nach dem Text von Bertolt Brecht, in diesem berühmten Lied, die Ballade vom Wasserrad, wo die Herrschaften sich gegenseitig an die Kehlen gehen und sich zerfleischen um ihre inneren Angelegenheiten und natürlich auch um die Beute zu verteilen. Es geht wirklich um eine riesige Beute. Die Beute sind keine, ja, keine Kleinigkeiten, sondern es geht da um Milliarden, die Milliarden aus dem öffentlichen Gesundheitssystem, die Milliarden aus der Immobilienkrise, alles was da an verkorksten Bankderivaten noch zu verhökern und zu verkaufen ist auf dem internationalen Finanzmarkt. Um diese ganze Beute geht es und da prügeln die sich und fahren sich gegenseitig an die Kehlen. Wir schauen zu und überlegen uns, hoffentlich beißen die sich gegenseitig alle kaputt. Ja, so sieht's aus. Also diese Spionagegeschichte, die jetzt gestern da publik wurde hier in Katalonien, das muss man natürlich einschreiben in den das Großthema Korruption. Das fing so an, da gab es mal einen Polizisten, der war bei der Policía Nacional. Dann ist er gegangen zum privaten Detektivbüro, Método Tres heißt das, und hat dort lange Zeit gearbeitet. Seit ein paar Monaten ist er da inzwischen auch nicht mehr, weil ihm die Firma Geld geschuldet hat, sein Lohn. Und dann ist er weggegangen von diesem Detektivbüro und hat aber Unterlagen mitgenommen für alle Fälle. Und daraus ergibt sich jetzt, dass es gibt Dutzende von hochbrisanten Berichten, aber auch Videoaufzeichnungen, Audioaufzeichnungen, und die in Auftrag gegeben wurden von allen Parteien, also nicht nur von der hiesigen CIU, um gegen andere Politiker von anderen Parteien zu spionieren, aber teilweise auch Aufträge, Leute auszuspionieren von der eigenen Partei, nicht nur Politiker, sondern auch Richter, Staatsanwälte, Unternehmer. Und das kam also auf mit diesem Skandal, der kam letzte Woche raus, dass eben eine Ex-Geliebte von Jordi Pujol Junior, also der kleine Jordi Pujol, der große hatte ja zu seiner Zeit andere Sachen am Laufen, die hat er in einem Gespräch mit der Vorsitzenden von der hiesigen PP von der, dann eben ausgesagt über ihre Zeit zusammen mit Jordi Pujol Junior, wo also so Sachen rauskommen. Der hatte zum Beispiel 30 Firmen. Und so schlau ist dieser Typ und so intelligent, der managt das alles ganz alleine. Von einem Büro aus, da oben an Francesc Macià. Und dann hat sie berichtet über Reisen von und nach Andorra mit Koffern von Bargeld und solche Geschichten. Übrigens ist das der Mann, dessen Bruder Oriol, der hat wieder andere Korruptionssachen am Hals, Oriol wollte für diesen seinen Bruder vor kurzem die Hand ins Feuer legen, auch wenn ich mich dabei verbrenne, wie er gesagt hat. Ne? Also das ist jetzt die letzte Variante bei diesen ganzen Korruptionsgeschichten, die tatsächlich jeden Tag neue Sachen aufkommen. Und allerdings sieht es jetzt so aus, wie wenn die gute alte Korruption und Bestechung schlimmen Zeiten entgegengeht. Ne? So könnte der naive Bürger denken, ne? Wenn man sich diese Häuptlinge von diesen großen korrupten von den großen Parteien, die sich, die sagen, dass sie demokratisch sind, da gehen einem fast die Augen über. Offenlegung von allem und jedem, Kampfansage gegen undurchsichtige Praktiken, totale Transparenz, Einkommen und Vermögen der Funktionsträger der Parteien sollen laufend kontrolliert werden und so weiter und so fort. Also wir, die PP, die Sozialisten und die Convergencia von hier, die überschlagen sich förmlich, um sich gegenseitig zu überbieten. Ne? Großer Pakt gegen die Korruption. Jeden Tag neue Ideen und Vorschläge. Da werden Gipfel gegen die Korruption abgehalten. Gut, jedenfalls mucho ruido, pocas neces, viel Lärm um nichts. Und der eigentliche Kampf, wie sich jetzt wieder zeigt, hier in Katalonien mit dieser Spionage, Affäre, der findet hinter den Kulissen statt. Ne? Da werden Leute unter Druck gesetzt, die die Skandale aufklären wollen. Journalisten, Zeugen, Richter und der frühere Abgeordnete der PP, dieser Jorge Trias, der den ganzen Skandal jetzt mit Bárcenas da ins Rollen gebracht hat, der bekommt Drohungen, ne? Und da wird manipuliert, abgewiegelt, abgestritten, gelogen, was das Zeug hält. Also Bárcenas, dieser Ex-Schatzmeister, ne, haben sie gesagt, ja, der ist ja gar nicht mehr bei uns in der Partei, den den haben wir ja zurückgetreten oder entlassen aus der Partei mit diesem Gürtelskandal da, ja. Dann haben wir die Journalisten rausgekriegt, dass der immer noch Büro hat da im Sitz der PP, Sekretärin, Dienstwagen und so, wo sie aber nicht sagen konnten, was er da eigentlich macht, ja. Dann kam raus, dass sie ihm noch, weiß nicht mehr wie viel, 300.000 Euro gegeben haben. Das wurde dann so erklärt, ja, das war dann die Abfindung dafür, wo er gehen musste im Jahr 2009 oder 2010. Jetzt kommt aber raus, dass es auch eine Lüge ist, das mit der Abfindung, sondern dass die ihm 2011, 2012 immer noch regelmäßig ein Gehalt bezahlt haben. Unsere Himmel sind blau-weiß, unsere Gedanken sind identisch, unsere Arbeit steckt voll Fleiß. Hey, hey, hey, hey, hey, da, da, da, da, da. Unsere Töchter sind die schönsten, unsere Politik korrekt. Keine Hand mehr blutbefleckt. Unsere Güte unermesslich, unsere Toleranz ist groß. Wir sind schon allesamt fast heilig. Wie machen wir das bloß? Hey, hey, hey, hey, hey. Da, da, da, da, da. Wir sind dem Wahnsinn immer näher. Alle finden das hier toll. In jedem Sommer gehen wir Wagen kotzen, Spaniens Strände voll. Und wenn wir unsere Ehefrauen im Süden nicht betrügen, dann tun wir es halt auf Rügen. Wir sind die schönsten Lügen. Rassistische Gedanken gibt's bei uns höchstens latent. Doch wehe, wenn ein Neger uns den Arbeitsplatz wegnimmt. Und wenn von Türken das Gemüse und zu faul ist, ganz egal. Wir wissen ja, die Südländer sind faul und nicht normal. Da gibt's die Guten und die Schlichten, die Linken und die Rechten, die Schwarzen und die Weißen oder wie die alle heißen. Mörder sind bei im Bundesgrenzschutz, doch das passt. Hey, wir haben schließlich jeden Terroristen noch gefasst. Und wenn der Ivan ja bei uns am Heroinkonsum verreckt, ist das traurig, aber Fixerstuben sind halt nicht korrekt. Wir sind die Dichter, die Denker, alles Gute kommt von hier. Im Notfall sind wir Henker, doch das eine sag ich dir: Das lohnt sich! Krieg dich mal wieder ein, Mäuschen. Nabend. Herzlich willkommen zu meinem 8-stündigen Programm Comedy statt Knast. Mein Name ist Cindy und ich bin heute hier, weil Mario Barty hat mich angerufen und hat gesagt, Cindy, wir brauchen definitiv mehr Sexappeal in der Sendung. Und jetzt bin ich hier. Aber eigentlich, Entschuldigung, geht's mir ja nicht so gut. Ich habe keine Arbeit, aber nee, ist nicht weiter schlimm. Ich habe mal so eine Studie gemacht, ich weiß endlich, woran es liegt, dass ich keine Arbeit habe. Ich sehe einfach zu gut aus. Das Problem ist, in den Absagen, die ich bekomme, steht immer drin, Frau Cindy, Sie müssen mal ein bisschen an Ihrem Aussehen arbeiten. Was soll ich machen? Soll ich mich hässlich machen oder was? Naja. Nee, für mich als Frau, die ein Gespür für Farben und Formen hat, ist es schon nicht sehr einfach, einen Job zu finden. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt seit 16 Jahren zu Hause, bekomme mittlerweile Hartz VIII. Also zweimal Hartz IV und Kindergeld. Und ich meine, mich stört das ehrlich gesagt nicht, zu Hause zu sein. Das Einzige, was mich richtig ankotzt, ist, wenn ich morgens um 14 Uhr wach werde und den Fernseher anmache, läuft ja nur noch Müll, oder? Hallo, ist das so schwer? 33 Programme und nur Müll? Es gibt 5 Millionen Arbeitslose, davon leben 2 Millionen bei mir im Bezirk. Kann man nicht mal ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, was wir gucken wollen? Oh, ich hab mich neulich so aufgeregt, bin ich los, wollte mal eine Satellitenschüssel kaufen. Hab ich gemerkt, dass ich ja keinen Balkon habe. Oh, Big will nach Hause zu meiner Tochter Jenny Lee. Hab dann gemerkt, also die heißt eigentlich Jennifer Justine Cheyenne Chanice. Und hab dann gemerkt, dass das auch nicht das einzige Problem ist, was ich habe. Nächste sind die Männer. Sind wir wieder beim ersten, ich sehe einfach zu gut aus, oder? Die Frauen werden das verstehen, wenn man gut aussieht, man wird ja nicht mehr angesprochen, oder? Man sitzt in einer Kneipe beim 14. Hefeweizen. Und... die stehen da und glotzen und denken, Frau Cindy sieht so gut aus, die hat doch bestimmt schon Ehen und was kommt, quatscht uns an, Opfer. Naja, und ich bin ja momentan auf der Suche, ich habe mich ja vor kurzem getrennt. Nee, ich habe mit meinem Freund Schluss gemacht, Enrico, und der hat mit Peggy geschlafen und da habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr, ey, das war mein absoluter Traummann, 1,68 groß. 140 Kilo schwer, braun gebrannt, so nahe Türsteher, kein Hals, keine Haare und kein Gehirn. Aber der braucht auch keinen Hals, der hat eh nie eine Kette getragen. Und für den Idioten habe ich wirklich alles gemacht. Ich habe mir für den Idioten vor 10 Monaten das Fett absaugen lassen. Ich warte heute noch, dass die Schwellung zurückgeht. Der ist pleite gegangen mit seinem Pitbull-Verein, da hab ich Cindy, hab mir einen 1-Euro-Job als Prostituierte gesucht. Und dann stehst du da in Teltow auf der Dorfstraße und keine Sau kommt. Beim Einstellungsgespräch sagt der Chef zu mir, leg dich schon mal hin. Ich meine, hätte ich das gewusst, hätte ich mal einen sauberen Schlüpper angezogen. Ja, kann doch mal passieren. Ey, mir ging's wirklich so schlecht nach der Trennung, ich musste eine Therapie anfangen. Ich hab schwere Alzheimer-Bulimie. Sie können gerne lachen, aber ich glaube nicht, dass Sie wissen, wie scheiße das ist, wenn man den ganzen Tag frisst und abends vergisst man zu kotzen. Und falls mich jemand kennenlernen möchte, kann er vorne gerne die Telefonnummer abgeben. Ansonsten gehe ich jetzt nach Hause. Vielen Dank. Auf Wiedersehen! Hey! Hey, Schaff Rocks, da wieder mal nur gute Musik an. Für alle, die sie unterstützen und gegen alle, die sie ausnützen. Alle, die schon seit Jahren etwas bewegen, Musik führen, nicht nur reden. Los ich besser zu, es geht so. Wer gute Musik kennt, der weiß genau, sie bringt die Welt zum Scheinen. Ja, sie ist wie ein Feuer, wo brennt, doch brennt noch mehr. Wenn gute Musik kommt und reißt die Menschen mit wie eine Lawine. Niemand kann sich dem entziehen, nein, nein. Wer gute Musik kennt, der weiß genau, sie bringt die Welt zum Scheinen. Ja, sie ist wie ein Feuer, wo brennt, doch brennt noch mehr. Wenn gute Musik kommt und reißt die Menschen mit wie eine Lawine. Niemand kann sich dem entziehen, nein, nein. Warum gibt's wohl Menschen, die sich jahrelang drin versuchen? Den Traum umzusetzen, manchmal smilend, manchmal fluchend. Muss man nicht erzählen, dass die einfach nichts Besseres zu tun haben. Alle, die niemals Ruhe geben, vom Alter bis zu der Jugend. Es passiert aus Liebe zu der Sache und alles oftmals ohne Geld im Sack. Hauptsache kannst du das machen, wo der passt, der Rest ist Nebensache. Das Leben oftmals neben dem Takt. Doch die Musik fließt und fließt, wenn's regnet, hast du zum Glück ein Dach. Genau. Musikanten weiss genau, sie bringt die Welt zum Schein. Okay. Ja, sie ist wie ein Feuer, wo brennt, doch es brennt noch mehr. Wenn gute Musik kommt und reißt die Menschen mit wie eine Lawine. Okay. Niemand kann sich dem entziehen, nein, nein. Wer gute Musik kennt, der weiss genau, sie bringt die Welt zum Schein. Okay. Ja, sie ist wie ein Feuer, wo brennt, doch es brennt noch mehr. Wenn gute Musik kommt und reißt die Menschen mit wie eine Lawine. Okay. Niemand kann sich dem entziehen, nein, ey. Wenn sie irgendwo vibriert, dann zieht das die Menschen an wie Honigbienen. Jeder weiss, dass er will gehen, warum, das weiss so genau niemand. Musik hat Kontrolle. Ja, ich hoffe, die Cindy aus Marzahn hat sie, meine Damen und Herren, ein bisschen zum Lachen gebracht. Das sind ja alles Dinge, über die man eigentlich nicht lachen kann, aber so toll selbst parodiert von Cindy aus Marzahn, da muss man lachen. Die Frau heißt eigentlich Ilka Bessin, die ist 1991 in Luckenwalde geboren. Sie ist eine deutsche Stand-up- oder Stand-up-Komikerin, die in Berlin-Wilmersdorf wohnt, übrigens nicht in Marzahn. Sie erfand Anfang der 2000er Jahre die Kunstfigur Cindy aus Marzahn und verkörperte diese Rolle in zahlreichen Bühnen- und Fernsehauftritten. Nach dem Schulabschluss absolvierte Frau Bessin alias Cindy im VEB Welslagerwerk Luckenwalde zunächst eine Ausbildung zur Köchin und anschließend zur Hotelfachfrau. Ihre Anstellung als Köchin in einer Großküche verlor sie 1990 zur Wendezeit. Es war natürlich ein tolles Erlebnis für viele Ostbürger, bei der Wende direkt ihren Job zu verlieren. Daraufhin arbeitete sie als Kellnerin in einer Diskothek, in der sie später Geschäftsführerin wurde. 1999 wechselte sie den Beruf und wurde Animateurin auf einem Kreuzfahrtschiff, also wie Berlusconi. Der hat auch so angefangen. Auf ihre Rückkehr nach Berlin folgten 4 Jahre Arbeitslosigkeit. Sie spricht also aus Erfahrung, wenn sie diese Gags über Arbeitslosigkeit macht. Anfang der 2000er Jahre entwickelte Bessin die Kunstfigur Cindy aus Marzahn, eine übergewichtige Langzeitarbeitslose, die schon seit längerer Zeit Arbeitslosengeld bezieht, Hartz VIII, der Figur, die geprägt ist durch ihre geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt und ihre eher mäßigen Erfolge bei Männern, verlieh sie eine fatalistische bis sarkastische Sicht auf die Dinge des Lebens. Außerdem pflegt die Figur Cindy durch eine pinkfarbene Kleidung und ein Diadem ein ironisches, zum Scheitern verurteiltes Prinzessinnen-Image. Zum Scheitern verurteilt natürlich für diejenigen, die so etwas nicht mögen. Es gibt natürlich auch Leute, die stehen auf dieses Prinzessinnen-Diadem. Das sieht leicht aus wie aus dem Kaugummi-Automaten für 20 Cent gezogen. Im Jahr 2002 hatte sie in Folge 212 der Fernsehserie Hinter Gittern einen kleinen Gastauftritt. Im Jahr 2004 wollte Bessin sich als Kellnerin bei der ProSieben-Sendung Quatsch Comedy Club bewerben, geriet am Telefon aber an denjenigen, der die Bühnentalente buchte. Er lud sie ein, bei einem Comedy-Wettbewerb mitzumachen. Sie tat es und gewann 2004 das Jahresfinale des Quatsch Comedy Club, was ihr erster vielbeachteter Erfolg als Stand-up-Komikerin war. In der 5. Staffel der Comedy-Serie Schillerstraße spielte Ilka Bessin von Anfang 2009 bis April 2009 die Rolle der Vermieterin Ilka. Seit Januar 2010 hat Bessin im Fernsehsender RTL eine eigene wöchentliche Show mit dem Titel Cindy aus Marzahn und die jungen Wilden, die in Halle an der Saale im Steintor-Varieté aufgezeichnet wird. In dieser Show wirkt sie als Gastgeberin mit und zeigt jede Woche ein Stand-up-Programm. Mittlerweile existieren 4 Staffeln der Serie. Und was die meisten sagen, nur an bitterkalten Tagen hier in diesem. In der ersten von Markus Lanz moderierten Wetten-Das-Sendung am 6. Oktober 2012 trat die Figur Cindy aus Marzahn als Assistentin von Lanz auf. Ihr mehrfacher Kleiderwechsel war eine Anspielung auf Michelle Unziker, die mit Thomas Gottschalk vor dessen Ausscheiden Wetten-Das moderiert hatte. Für die zweite Folge mit Lanz am 3. November 2012 wurde Cindy aus Marzahn zwar angekündigt, dann aber von Atze Schröder vertreten. Jedenfalls, laut Bild meldete sich RTL am Sonntag nach der zweiten Sendung noch einmal zu Wort. Ein Sprecher sagte, es sei für die Zuschauer verwirrend, eine Comedian in 2 TV-Programmen zeitgleich auf der Bühne zu sehen, was sie mit Bessin besprochen hätten. Jedenfalls, da gab es ein bisschen Rummel. Die Fernsehsender rissen sich um diese Frau und reißen sich immer noch. Am 20. Dezember 2012 widmete, Achtung, die New York Times in ihrer Samstagsausgabe Ilka Bessin einen Artikel. Daraufhin stellte Spiegel Online die Frage, ob Bessin eventuell eine Weltkarriere bevorstünde, da sie den uramerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär verkörpere. 2013 wurde bekannt, dass Bessin dauerhaft die Co-Moderatin von Wetten, das übernehmen wird. nur an wetterkalten Tagen hier in diesem breiten Rad. So wie heute Abend hier mit uns eine gute Zeit. Nun ja, es gibt jede Menge Stoff von Cindy aus Marzahn, in YouTube zum Beispiel und auf anderen Webseiten. Lohnt sich da reinzugucken. Wer herzlich ablachen will, der sollte sich diese Frau in diesen harten Krisenzeiten einmal angucken. Die meistert das mit Witz, Humor und ihrer frechen Schnauze. Ja, Lebens-WG. Ich auf dicken Docken, schickes Topf oder einen heißen Wagen. Und auch nicht darum, was alle tun und was die meisten sagen. Nur an bitterkalten Tagen, hier in diesen breiten Graden. So wie heute Abend hier mit uns eine gute Zeit zu haben. Niemandsland 91.4 FM. Hallo, guten Morgen noch einmal allen Hörerinnen und Hörern, die jetzt am Frühstückstisch sitzen, was Knuspriges essen, Kaffee trinken, Tee oder was auch immer und uns eingeschaltet haben und ein bisschen gelacht haben mit Cindy und ein tolles Programm wollen. Eine Alternative. Nicht, dass es keine tollen Radiosendungen gäbe. Hier im spanischen Radio, Cadena Ser zum Beispiel, immer lohnenswert, immer hörenswert, mit der charmanten Chema Nierga, ist eine meiner Lieblingssendungen. Da wird auch einiges ans Licht gezogen und gebracht über Krise, über Korruption, über Hintergründe und auch immer sehr viel interessante kulturelle Sachen. Haben wir jetzt ein bisschen Werbung gemacht für eine andere Radiosendung. Hörst du eigentlich viel Radio hier in Spanien, Werner, oder hier in Barcelona? Nee? Hörst du kein Radio? Ich dachte, du wärst Radio-Fan, weil du auch selber hier mitmachst. Nee, das ist nicht so mein Ding. Ja gut, ab und zu, aber nicht so systematisch. Am Mittwoch war ja der internationale Tag, der Welttag des Radios. Übrigens, wer uns im Moment nicht im Podcast findet, unter der gewohnten Adresse niemandsland.contrabanda.org, den bitte ich und diejenigen bitte ich um etwas Geduld. Unser Server ist im Moment in einem Umbau und es ist unseren Technikern noch nicht gelungen, den ganzen Umzug von allen Podcasts auf die neue Seite zu vollziehen. Es kann sich da noch um ein paar Tage handeln. Ich habe vor, genau heute einen Blog einzurichten mit einer Niemandsland-Adresse, wo dann die Hörerinnen und Hörer natürlich Niemandsland hören können und auch alle, die nachher Podcasts hören möchten, denen empfehle ich die Seite TuneIn. Da hat ein Fan von uns, ich weiß nicht wer, ich habe es nicht rausgekriegt, alle Sendungen geparkt, raufgeladen und da kann man alle Niemandsland-Sendungen hören. Ihr geht einfach zu tunein.com. Und da werdet ihr alle Sendungen von Niemandsland als Podcast finden. Ich wollte noch etwas zum Welttag des Radios sagen. Der war am 13. Februar, am vergangenen 13. Februar. Das war meines Wissens der Mittwoch. Da hat die UNESCO den Welttag des Radios ausgerufen, beziehungsweise dieser Tag. Der Welttag soll auf die wichtige Bedeutung dieses Mediums aufmerksam machen. Ohne das Radio wären viele Menschen von Informationen ausgeschlossen. Lokale Rundfunkstationen sind in abgeschiedenen Regionen oft die einzige Informationsquelle. Das Radio spielt auch in der Notfallkommunikation und dem Katastrophenschutz natürlich eine entscheidende Rolle. Das Radio ist das Massenmedium mit der größten Hörerschaft weltweit. Gleichzeitig ist es natürlich ein sehr kostengünstiges Kommunikationsmittel. Die UNESCO unterstützt im Rahmen ihres internationalen Programms zur Medienförderung den Aufbau von Radiostationen in ländlichen und isolierten Gebieten. Unabhängige Radiostationen versorgen die Menschen mit Informationen in ihrer lokalen Sprache und ermöglichen es ihnen, an der öffentlichen Diskussion und am demokratischen Meinungsbildungsprozess teilzuhaben. In der Katastrophenvorsorge ist das Radio eine wichtige Nachrichtenquelle, so heißt es offiziell auf der Homepage der UNESCO, um die lokale Bevölkerung vor Gefahren zu warnen. Ist natürlich leider nicht gelungen, diese Woche bei dem Meteoriteneinschlag in Russland, da ja, kam leider keine Warnung, beziehungsweise das war nicht vorhersehbar. Weiterhin erfüllt das Radio einen wichtigen Bildungsauftrag, zum Beispiel durch spezielle Informationsangebote zur Gesundheitsvorsorge oder als Plattform in der Alphabetisierungsarbeit. Die deutsche UNESCO-Kommission DUK ruft Rundfunkanstalten, Radiosender und Medienorganisationen auf, sich am Welttag zu beteiligen. Das konnten wir leider nicht machen, weil wir selber am 13. nicht live gesendet haben. Aber wir sagen hier noch ein paar Worte dazu. Für Veranstaltungen und Projekte gab es da jede Menge Fördermittel bzw. jede Menge Hilfen. Wer gucken will und sich für nähere Informationen über dieses Thema interessiert, der geht einfach zu World Radio Day im Internet, www.worldradioday2013, und findet da alle möglichen interessanten Informationen. Oder er geht zu www.wrd13.com. Ja. Gut, bevor wir zum Katastrophenblock kommen, könnten wir vielleicht noch etwas zum Ratzinger sagen. Es gibt jetzt die Vatikanologen, die rätseln rum, was steckt eigentlich dahinter? Ich habe schon so viele verschiedene Theorien und Verschwörungstheorien gehört. Ich zähle nur mal die wichtigsten auf. Eine der wichtigsten ist, die Mafia hat gedroht, ihn umzubringen, wenn er nicht verschwindet, damit sie ungestört ihre Geldwäsche in der Vatikanbank weiter betreiben können. Das ist eine Theorie. Eine andere Theorie sagt, dass rivalisierende Vatikanfraktionen kompromittierende Fotos und Videos hätten, wo man Ratzinger sieht, wie er pädophile Handlungen vornimmt. Das ist eine andere Theorie. Wie gesagt, es sind Theorien. Es sind Dinge, die so die Runde machen. Dann auch, dass aus der italienischen Politik Drohungen gekommen sind. Aus China kamen Drohungen. Die China-Mafia. Und es geht da immer um dasselbe. Es geht um die geheimen Machenschaften und Geschäfte der Vatikanbank. Hast du da was gehört, Werner? Warum Ratzinger sich verabschiedet? Eine andere Theorie ist, dass er einfach müde und beladen ist inzwischen und nicht mehr so richtig kann. Weiß der Teufel, vielleicht Alzheimer, Bulimie nicht, aber Alzheimer vielleicht schon. Er vergisst zu kotzen. Ja. Also ich finde es jedenfalls toll, dass er weg ist. Hauptsache das, was dahinter, genau dahinter steht, das werden wir wahrscheinlich nie wissen. Ja. Ja, wird aber jetzt der Nächste kommen, der wahrscheinlich noch einen Zacken hässlicher ist als er, ja, soweit das überhaupt geht. Noch rechtsradikaler, ja, ja, als der, ja, Ratzinger, ja, selber. Ja. So, da muss man wirklich von ausgehen, dass das eigentlich nicht an einer Person festgemacht werden kann. Es gibt vielleicht ein paar Fraktionen im Vatikan, ein paar fundamentalistische Fraktionen, die sich wahrscheinlich nur durch Nuancen unterscheiden. Jetzt wird er uns verkauft als der große Kämpfer und Aufdecker der Päderastie hier innerhalb der Kirche. Aber das ist natürlich völliger Quatsch, ja, weil bevor er zum Papst gewählt wurde, war er ja hier der oberste Chef dieser Kongregation für Glauben oder wie die heißt, also was früher die Heilige Inquisition war, und da war er, weiß ich, 20 Jahre oder so. Und genau in dieser Zeit hat er ja nichts anderes getan, als alle Päderastie-Fälle, die irgendwie aufgetaucht sind, sofort wieder zuzudecken und unter den Teppich zu kehren. Ne? Naja, das war das große Problem, das große Drama dieser katholischen Kirche, dass die Päderastie nicht etwa von der Kirche selber aufgedeckt wurde. Im Gegenteil, die Institution katholische Kirche hat alles getan, um die Fälle zu vertuschen, zu verschweigen, zu verharmlosen. Priester wurden befördert. Pädophile Priester, die Kinder missbraucht hatten, nachweislich, wurden befördert und wegkomplimentiert auf höhere Posten in anderen Städten. Sie wurden belassen in Ämtern, sie wurden in Ämtern belassen, die weiter mit Kindern zu tun hatten. Die Gefahr ging weiter, das Problem wurde in eine andere Stadt geschoben. Es war ein unglaublicher und es ist ein unglaublicher Skandal. Wir haben das hier oft genug gesagt im Niemandsland, so etwas müsste eigentlich hart und ohne Nachsicht bestraft werden. Die Schuldigen müssten bis zu den letzten Komplizen verfolgt und strafrechtlich dingfest gemacht werden. Und man müsste diesen Saustall eigentlich ausmisten. Dass das nicht geschehen war, haben Leute wie Ratzinger zu verantworten, die nämlich wussten und die Berichte hatten. Und sie haben sich immer als katholische Kirche über die weltliche Justiz hinweggesetzt. Und wir bleiben dabei. Es ist ein Verbrechen, das immer noch nicht gesühnt ist, das immer noch nicht genug verfolgt wurde. Und dieser Skandal bleibt bestehen. Und da kann man nur sagen, Ratzinger ist einer der Mitschuldigen und einer der Komplizen dieser Verbrechen. Also das ist das Gleiche. Das ist so ein Sumpf und ein Morast, ja. Dass sich da nichts machen lässt, genauso wie in der Politik mit der Korruption, Sumpf und Morast, und am Ende werden sie dann immer freigesprochen oder Verfahren wird eingestellt und so weiter. Das ist, womit wir leben müssen, ja. Offenbar, solange es uns nicht gelingt, wirklich aufzuräumen mit diesen Typen. Der Ratzinger, der war ja, wollen wir auch nicht vergessen, einer der Hauptfeinde oder der Hauptfeind der Teología de la Liberación in Lateinamerika. Naja. Wo also alle fortschrittlichen Priester, die ein bisschen was bewegt haben und getan haben, von unten, um den Leuten wirklich zu helfen und die Armut wirklich zu bekämpfen und nicht nur mit schönen Worten, ja, wurden alle abgesägt von diesem Typen, von diesem Ratzinger. Ein unglaublicher Vorgang. Wir können es nicht genug hier anklagen, bejammern und anprangern. Vermischten Katastrophen und Meldungen, kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland vom heutigen 16. Februar 2013. Damit zuerst einmal eine Meldung aus London, aus Großbritannien. Das Thema heißt tödliches Krankenhaus. In einem Krankenhaus im englischen Stafford hat es zwischen 2005 und 2009 1200 Todesfälle gegeben. Vielleicht sollte man auch sagen Morde. Grund dafür sei Versagen auf allen Ebenen, heißt es dazu in dem Bericht eines öffentlichen Untersuchungsausschusses, der in der vergangenen Woche in Großbritannien hohe Wellen geschlagen hat. Seit 2007 hatten Angehörige von in dem Krankenhaus verstorbenen Patienten für eine solche Untersuchung gekämpft. 2010 nahm diese schließlich ihre Arbeit auf und befragte hunderte Zeugen. Die Ergebnisse sind erschütternd. Patienten mussten über Tage in ihren eigenen Exkrementen liegen. Vielfach wurden falsche Medikamente verschrieben. Patienten mussten Wasser aus Blumenvasen trinken, um sich vor dem Verdursten zu schützen. Menschen mit lebensgefährlichen Krankheiten wurden als unbedenklich eingestuft und nach Hause geschickt, wo viele von ihnen kurz darauf starben. Der die Untersuchungen leitende Staatsanwalt Robert Francis benannte bei der Vorstellung des Berichtes auch die Ursachen für den Skandal. Zitat: Das staatliche Gesundheitssystem NHS ist zu fokussiert auf Geschäftemacherei, Geld und Zielvorgaben. Die Patienten werden nicht beachtet. Damit kritisierte der Ermittler die schleichende Privatisierung des britischen Gesundheitswesens im vergangenen Jahrzehnt. Die Gewerkschaft Unite, die 100.000 Beschäftigte im Gesundheitssektor vertritt, verweist in diesem Zusammenhang auf den Stellenabbau. Es ist sicher kein Zufall, dass zu den schlimmsten Zeiten in Stafford 150 Pflegestellen nicht besetzt worden waren, sagte Unite-Sprecherin Rachel Marshall. Trotzdem befürchtet sie, dass die Regierung den Skandal in Stafford für noch schnellere Privatisierungen nutzen will. Minister werden das nun als Schnellstraße für Privatkonzerne nutzen, die sich am britischen Gesundheitssystem bereichern wollen. Ein Vorgang, der uns natürlich auch hier bedrückt und interessiert. Hier meine ich in Spanien und in Katalonien. Tatsächlich haben die Probleme im Staffordshire Krankenhaus direkt mit Privatisierung zu tun. In den Jahren, in denen sich der Skandal abspielte, kämpfte die Krankenhausleitung erfolgreich um die Anerkennung eines Foundation-Status für das Krankenhaus. Eine solche Anerkennung als Stiftung bedeutet, dass Krankenhäuser Autonomie über ihre eigenen Einnahmen und Ausgaben erhalten. Die Blair-Regierung hatte dieses System als Vorstufe für weitergehende Privatisierungsvorhaben eingeführt. Nun wird es von der konservativ-liberaldemokratischen Koalition Regierung umgesetzt. Davon versucht das Kabinett abzulenken. So sprach ein gewisser Gesundheitsminister Jeremy Hunt von schwarzen Schafen im NHS, die den Skandal zu verantworten hätten. Die nächste Nachricht kommt aus Berlin. Am kommenden Samstag, heute, soll die neofaschistische NPD erneut Räume im bezirkseigenen Gemeinschaftshaus Gropiusstadt in Berlin-Neukölln bekommen. Das Bündnis Neukölln ruft zu einer Protestkundgebung auf. Der Bezirk ist in den zurückliegenden Jahren immer stärker zum Aktionsfeld von Neofaschisten geworden. Derzeit hetzt die NPD im Süden des Bezirks vor allem gegen Asylsuchende und Migranten. Die Brandanschläge auf das Anton-Schmaus-Haus der Falken sowie die Angriffe auf eine Familie in der Hufeisensiedlung, die es abgelehnt hatte, Propagandamaterial der NPD anzunehmen, bestätigen, dass die Nazis nicht nur verbale Auseinandersetzungen wollen, sondern immer wieder auch gewalttätig werden, erklärte das Bündnis. Die antifaschistische Kundgebung begann heute, beginnt jetzt, um 11 Uhr am Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, Bad Jamplatz 1, U7, U-Bahn, Station Lipschitzallee. Wir wünschen den Demonstranten von hier aus, vom Niemandsland aus, viel Erfolg bei ihrer antifaschistischen Demonstration. Die 63. Berlinale, Daten, Fakten, Zahlen. Wir hatten da letzte Woche ziemlich viel berichtet. Wir haben gesagt, dass es heute natürlich weitergeht mit der großen Preisverleihung am heutigen Samstagabend. Kommen wir zum Wochenrückblick. Die erste Meldung kommt vom Montag, dem 11. Februar. Barcelona, 18 Krankenhäuser und 46 Ambulante aus öffentlichem Eigentum. Ambulante Krankenstationen aus öffentlichem Eigentum will die von dem neoliberalen Mas regierte Generalitat an private Geschäftemacher verkaufen. 2 Millionen Personen würden in diesem Plan direkt betroffen sein. Was wir gerade aus dem Krankenhaus in Stafford in England gehört haben, droht auch bald vielleicht hier in Katalonien zu geschehen, wenn die Privatisierungsmaßnahmen der Generalitat wirklich Erfolg haben sollten. Berlin. Deutschlands Bildungsministerin Frau Schavan bereitet der Quälerei um ihren aberkannten Doktortitel ein Ende und tritt von ihrem Amt zurück. Barcelona. Thema Widersprüche. Bei steigenden Touristenzahlen, die Spanien besuchen, fällt gleichzeitig die Zahl der im Tourismus Beschäftigten. Ein sehr seltsamer Widerspruch. Hierzu veröffentlichte das Statistische Amt, das Statistikministerium, ein paar Zahlen. Waren es 2009 52,2 Millionen Touristen, die Spanien besuchten, so waren es 2012 57,7 Millionen. Das heißt viele, viele Millionen mehr. Gleichzeitig gab es aber ungefähr 5.000 im Tourismus Beschäftigte weniger. Das heißt, weniger Leute haben mehr Arbeit. Das heißt, auch steigende Touristenzahlen sind keine Garantie für neue oder steigende Arbeitsplätze. Im Gegenteil. Dies geht, wie gesagt, aus dem am Montag veröffentlichten Bericht und den Zahlen des Ministeriums für Energie, Industrie und Tourismus hier in Spanien hervor. Die Meldungen vom Dienstag, dem 12. Februar. Rom. Benedikt Ratzinger gibt seinen Stellvertreterposten Gottes hier auf Erden auf. Ob Gott das überhaupt erlaubt, wissen wir nicht. Ob aus Senilität, aus Erpressung oder ob eine Palastintrige des Vatikans dahinter steckt, ist bisher nicht bekannt. Barcelona. Immer neue Zeugen bestätigen, dass die katalanische autonome Polizei beim Generalstreik am vergangenen 14. November vergangenen Jahres Gummigeschosse auf friedliche Demonstranten und Demonstrantinnen abgeschossen hat. Dabei verlor eine junge Frau, Esther Quintana, ein Auge. Das hiesige Innenministerium Kataloniens leugnet hingegen weiter die Tatsachen, die zahlreiche Zeugen und Videoaufnahmen bestätigen. Die Meldungen vom Mittwoch, dem 13. Februar. Noch einmal Rom. Der Regierungschef des diktatorisch regierten Kleinstaates Vatikan, Ratzinger, die Peitsche Gottes gegen Marxismus und Befreiungstheologie, Aufklärung, Toleranz und Gleichberechtigung der Frau, in der Kirche sprach laut Presseberichten seine Abgangsworte auf Lateinisch. Pyongyang. Der Schurkenstaat Nordkorea fordert die freie Welt heraus. So lauten die Schlagzeilen der freien Medien in der freiesten aller freien Freiheitswelten, angeführt vom freiesten Land, das jemals existiert hat, den USA. Das unfreie Nordkorea führte am Dienstag einen Pfui-Teufel-Atombombentest durch. Pfui-Teufel, Pfui-Teufel. Paris. Mit 329 zu 229 Stimmen erklärte die französische Nationalversammlung, das Parlament, das französische Parlament, eine Eherechtsreform zugunsten der homosexuellen Ehe durchzuführen. Auch sollen homosexuelle Ehepaare in Zukunft Kinder adoptieren können. Madrid. Neue Selbstmorde in Spanien aufgrund der Hypothekenschuld und Zwangsräumungspolitik der Banken und ihrer Politiker. Diesmal nahm sich ein Rentner-Ehepaar in Palma de Mallorca das Leben. Am Tag darauf auch ein älterer Herr. Bei dem Toten fand der Sohn das Schreiben mit den Zwangsräumungsbefehlen in der Hosentasche des Toten. Die Meldung vom Donnerstag, dem 14. Februar. Der Vatikan bzw. Ratzinger sucht nach der Rücktrittserklärung des Papstes nach einer Art Rang oder Titel sowie einer Erklärungsformel, um den Abgang des Pontifex diplomatisch zu verbrämen. Ihre Magnifizenz erklärte weiterhin, von nun an verborgen vor der Welt, sein restliches Dasein fristen zu wollen. Offensichtlich, und da sind sich, wie vorhin auch gesagt, Vatikanologen einig, existieren okkulte Gründe für diesen schwer zu erklärenden Abgang. Ja, nach diesen Geschichten, die du jetzt da zitiert hast, also dieser Krankenhausskandal in England, Privatisierung, Gesundheitswesen in Katalonien, Tourismus nimmt nicht ab, aber die Zahl der Beschäftigten, was wieder heißt, Umverteilen der Arbeit auf weniger Schultern, Intensivierung der Arbeit. Ne? In Deutschland schrumpft die Wirtschaft jetzt auch 0,6% weniger Bruttoinlandsprodukt. Und da fragt man sich natürlich, wie es weitergeht. Ne? Und da empfehle ich dann eigentlich am liebsten immer mal nach Griechenland zu gucken, weil die sind uns ja immer einen Schritt voraus. Da können wir unsere Zukunft ablesen. Und was mir aufgefallen ist, in Griechenland, hast du in letzter Zeit irgendwelche Nachrichten aus Griechenland gehört? Also, oder gelesen? Das kommt einem fast so kaum vor, wie wenn da eine Art Zensur stattfindet. Ne? Also jedenfalls, man muss sich wirklich anstrengen, wenn man da was rauskriegen will, wie es da aussieht jetzt im Moment. Ne? Und also die sind praktisch jetzt am Nullpunkt angekommen, ja, haben sich zu Tode gespart mit dieser merkelschen Austeritätspolitik und die eigene Regierung, wie hier in Spanien auch, gibt sich dann eben als Vollzieher und Henker dazu her. Die Leute räumen in Griechenland massenhaft die Supermärkte aus, ja. Oft mit Duldung der Angestellten und Verkäufern, die gucken dann einfach weg. Ja. Auch kleinen Unternehmer, jetzt gibt es eine Rebellion von ungefähr 150 kleinen Agrarunternehmen, die haben jetzt, müssten eigentlich nach den Auflagen von der Europäischen Union einen Großteil ihrer Orangen- und Zitronenernte vernichten, ja, um die Preise zu halten, haben sie jetzt auf Lastwagen geladen und in die Städte gefahren und verteilen sie dort unter die Leute. Andere, auch Kleinunternehmer, Hersteller von Milchprodukten, die jetzt ihre Glitschen für einen Spottpreis an die Firma Müller aus Bayern verkaufen müssen, die haben 40.000 Joghurts, die eigentlich bestimmt waren für Zentraleuropa, haben sie auch auf Lastwagen geladen und zu Schulen, zu Krankenhäusern hingefahren und dort gratis abgegeben. Banküberfälle haben zugenommen, wie hier auch, aber wesentlich mehr, ne? Besonders in den letzten Wochen, also im Vergleich zu Vorjahr, um 600% Banküberfälle zugenommen. Dann haben sie im Norden von Griechenland 4 Leute geschnappt, vor 2 Wochen, Anarchisten, junge Anarchisten, haben den die Rechtsanwälte verweigert, ne? Haben sie dann aber dafür gefoltert im Kommissariat. Ne? 2 liegen immer noch im Krankenhaus. Und diese Geschichte kam raus durch einen Verwaltungsangestellten der Polizei, der war beauftragt, per Photoshop die Gesichter der Festgenommenen zu retuschieren, ja, die die Polizei misshandelt hatte. Ja. Also inzwischen hat sich Amnesty International der Sache angenommen und hat also Polizei und Innenminister denunziert. Ja. Also auch da wird die Repression immer größer und irgendwie habe ich den Eindruck, das ist unsere Zukunft, da geht's lang. Berlin, Thema Zwangsräumungen. Wir wissen natürlich und wir hören jeden Tag und können es leider auch sehen in den Nachrichten im Fernsehen, Zwangsräumungen hier in Spanien sind schon Alltag für Hunderttausende. In der jungen Welt gibt es einen etwas längeren Bericht über eine sehr eigenartige Zwangsräumung, die sich in Berlin zugetragen hat. Hunderte protestierten in Berlin am vergangenen 15. gegen Zwangsräumung einer 5-köpfigen Familie. Die Miete war bereits nachgezahlt. Die Gerichtsvollzieherin, das ist auch ein pikantes Detail, war und kam als Polizistin verkleidet. Nach 35 Jahren in der Lausitzer Straße 8 in Berlin-Kreuzberg und dem gescheiterten Versuch einer Zwangsräumung im Oktober vergangenen Jahres musste Ali Gütböll am Donnerstagmorgen doch die Wohnungsschlüssel seiner Familie an eine Gerichtsvollzieherin übergeben. Er leistete keinen Widerstand, bezeichnete die Räumung aber als Unrecht. "Ich wurde wie ein Krimineller behandelt", sagt er. Dabei habe er die vom Eigentümer geforderten Mietnachzahlungen inzwischen geleistet und werde nun in die Obdachlosigkeit abgeschoben. Als der 41-jährige Malermeister mit seiner Frau Necimje die heute 5-köpfige Familie gegründet hatte, waren sie 1999 in eine neue Wohnung im selben Haus gezogen, in dem er bereits mit seinen Eltern gewohnt hatte. Nach einer Mietsteigerung um 100 Euro hatte Ali und Necimje Gülbül zunächst nicht den erhöhten Betrag gezahlt, dann eine Nachzahlung nicht fristgemäß überwiesen. Der Hauseigentümer, ein gewisser Herr André Franel, wir wissen nicht, ob das ein Deutscher oder ein Franzose ist oder ein Spekulant, kündigte daraufhin die Wohnung. In deren Modernisierung hatte die Familie aber viel Arbeit und Geld gesteckt. Mit dem Vorbesitzer war vereinbart, sie später zu kaufen. Die Miete sollte bis dahin nicht steigen, das war mit dem Vorbesitzer ausgemacht. Dieser gewisse Franel erwarb das Haus 2006 bei einer Zwangsversteigerung. Das war die Situation. Hunderte Demonstranten, teils Nachbarn, protestierten am vorgestrigen Donnerstag, gegen die Vollstreckung des Räumungstitels vom August 2012. Einige versuchten mit einer Sitzblockade die Räumung zu stoppen. 100 Polizisten, das ist ein unglaubliches Aufgebot für eine Zwangsräumung, eine einzelne. 100 Polizisten waren vor dem Hauseingang in der weiträumig abgesperrten Lausitzer Straße. Weitere, Achtung, 400 in der Umgebung im Einsatz. Eine ganze Armee ist da aufgefahren, um die Rechte eines Spekulanten zu schützen, eines Privatmannes. Achtung, das sollte man nicht vergessen. Während sich 50 bis 100 Blockierer vor dem Eingang versammelt hatten. Die Gerichtsvollzieherin traf gegen 9 Uhr ein. Sie hatte sich eine Polizeimütze aufgesetzt und eine Polizeiweste übergezogen. Was illegal ist, aber wie gesagt, die Polizei ist Komplize der Hausbesitzer. Ein Polizeisprecher wollte dies auf Anfrage der Presse jedoch nicht kommentieren. Rund 1000 Menschen beteiligten sich nach der Räumung an einer Spontandemonstration, gegen die Polizisten einschritten und mehrere Personen festnahmen. Von Beamten waren Sprüche wie "Ich hab keinen Bock mehr" und "Scheiß drauf, wir nehmen jetzt einfach ein paar fest" zu hören. Im Polizeibericht hieß es später, die Proteste seien überwiegend friedlich verlaufen. Dennoch hatten Polizeibeamte Pfefferspray eingesetzt. 10 seien leicht verletzt worden, konnten aber im Dienst bleiben. Der Berliner Linken-Abgeordnete Hakan Tas kündigte an, die aus seiner Sicht unverhältnismäßige Polizeiaktion zum Thema im Abgeordnetenhaus zu machen. Protest schlägt um in konkreten Widerstand. Da ist heute, Werner, eine Demo, hast du gesagt? Ja, also hier Zwangsräumungen in Berlin und natürlich mehr noch, sehr viel mehr hier in Spanien. Und zu diesem Thema ist für heute Nachmittag eine große Demonstration festgesetzt. Um 17 Uhr wird die anfangen unter dem Lema Genocidio Financiero, also Finanzgenozid, ja, der begangen wird von unseren Bankern und ihren Helfershelfern, den Politikern. Also jeden Tag massenhaft neue Zwangsräumungen in ganz Spanien. Und in diesem Zusammenhang immer mehr Selbstmorde. Also nur in den letzten 10 Tagen hat es 4 Selbstmorde gegeben von Leuten, die geräumt werden sollten. Insgesamt sind wir jetzt, weiß nicht mehr genau, schon bei 12 oder 13 Selbstmorden. Und wer sich in dieser ganzen Geschichte am stärksten engagiert hat gegen diese Schweinerei, die von der herrschenden Klasse hier ohne mit der Wimper zu zucken als bedauerlich, aber als unvermeidlich hingestellt wird. Und wer sich am meisten engagiert hat hier, ist diese PAH, also diese Plattform der Betroffenen durch die Zwangsräumung. Und die haben wir ja letzte Woche schon teilweise kommentiert, ein Volksbegehren jetzt durchgesetzt mit 1.400.000, glaube ich, Unterschriften. Und jetzt am letzten Dienstag haben sie es also geschafft, dass es tatsächlich durchging und wenigstens beraten wird im Parlament. Also die PP, die Regierungspartei, die wird natürlich alles tun, um diese Gesetzesinitiative zu verwässern und wie ein Hühnchen zu rupfen, sodass nichts mehr übrig bleibt. Und deshalb muss eben der Druck und die Mobilisierung weiter verstärkt werden. Und in diesem Zusammenhang gibt es heute Nachmittag diese Großdemonstration um 17 Uhr hier in Barcelona, Treffpunkt Plaza Universidad, also gegen die Zwangsräumung, für diese Abtretung an Zahlungsstadt, also Nación en Pago, und auch für sozial vertretbare Mieten. Nicht nachlassen, weitermachen. Wir können uns nicht mehr leisten, vorm Fernseher zu hocken und uns Schwachsinn anzugucken, sonst finden die nie ein Ende. Die nächste Meldung kommt aus Berlin. Es geht um ein Votum gegen die Konzerne. Der Kabarettist Erwin Pelzig verhilft zu 1 Million Unterschriften im Kampf um die Wasserversorgung bzw. im Kampf gegen die Privatisierung dieses wichtigen Lebensgutes, dieses allgemeinen Lebensgutes Wasser, das auch in Deutschland immer mehr in die Hände von privaten Geschäftemachern und Spekulanten gerät. Mehr als 1.021.000 Unterschriften hat die Aktion Wasser ist ein Menschenrecht, Right to Water, bisher gesammelt. Sie übersprang damit als erste europäische Bürgerinitiative, die nennt man EBI, die im EU-Vertrag von Lissabon festgelegte Hürde für Volksbefragungen. Das teilte Right to Water am Montag auf ihrer Internetseite mit. Die Initiative strebt nun die 2-Millionen-Marke bis September 2013 an. Sie setzt sich für freien Zugang zur Wasser- und sanitären Grundversorgung ein. Seit September konnte im Internet abgestimmt werden. Anfang Januar waren es erst 100.000 Unterschriften. Dann gelangte eine Richtlinie des EU-Binnenmarktausschusses an die Öffentlichkeit, wonach Kommunen die Wasserversorgung unter bestimmten Bedingungen europaweit ausschreiben sollten. Das klingt harmlos, europaweit ausschreiben, heißt aber, das wird verhökert an die internationale Finanzmafia, die den Menschen im Moment so viel Sorgen und so viel Unrecht und so viel Unglück bereitet. Die Unterschriftenzahl schnellte enorm nach oben, als der Kabarettist Erwin Pelzig in der ZDF-Satire-Sendung Neues aus der Anstalt am 22. Januar eine Rede über Europäer hielt, die keinen Bock mehr haben auf irgendwelche nicht demokratisch gewählten EU-Kommissare, die sich von irgendwelchen geldscheißenden Lobbyisten bei ihren Puffbesuchen in Brüssel reinreden lassen, dass der Markt schon alles richten wird. Anschließend zeigte er die Internetadresse der Initiative auf einem Pappstreifen, weil er sie wegen Schleichwerbung, das in Deutschland angeblich verboten, nicht einblenden lassen dürfe. Auch die ZDF-Heute-Show befasste sich mit der Unterschriftensammlung. Das löste also diese riesen Unterschriftenlawine aus. Laut dem EU-Vertrag von Lissabon kann die EU-Kommission eine Gesetzesinitiative zu dem Anliegen einer EBI vorschlagen, wenn sie dazu von mindestens 1 Million EU-Bürger aus, Achtung, 7 Mitgliedsländern aufgefordert wird. Die haben also die Hürde sehr hoch gelegt, die Latte wurde sehr, sehr hoch gelegt. Von diesem Instrument kann seit 1. April 2012 Gebrauch gemacht werden. Eine Volksabstimmung ist allerdings nicht vorgesehen. Die EU-Kommission ist nur verpflichtet, Gründe dann dafür anzugeben, wenn sie einer Aufforderung nicht Folge leistet. Die demokratischen Instrumente, die die EU also dem Volk gelassen hat, sind praktisch Krümel von einem Kuchen, den sie privat verschlungen und verschlingen. Ebenfalls am Montag wurde bekannt, dass am Donnerstag in Paris ein Prozess gegen den Film Water Makes Money, Wasser macht Geld, der beiden deutschen Dokumentarfilmer Leslie Franke und Herdolor Lorenz beginnt. Der französische Konzern Veolia hat den Filmvertrieb und den Whistleblower Jean-Luc Tully in Frankreich im September 2010 verklagt, weil er sie in einem Zusammenhang mit Korruption gebracht hat. Und sie sehen sich darin gebracht. Bereits zuvor gab es Hinweise, dass das Unternehmen versuchte, den Film mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung am Erscheinen zu hindern. Dem begegneten die beiden Filmemacher damit, dass sie die Dokumentation 2010 in 150 europäischen Städten gleichzeitig starten ließen. Sie wiesen jetzt darauf hin, dass die Verpflichtung der Kommunen zur Ausschreibung bei der Wasserversorgung von einem Lenkungsausschuss empfohlen wurde, in dem, Achtung, fast alle privaten Wasserkonzerne der Welt vertreten sind. Genau mit solcher Verquickung von Öffentlichem und Privatem befasse sich der Film. Die Klage sei ein ernsthafter Anschlag auf die Pressefreiheit. Mike Nagler von Attac Deutschland erklärte am Montag, der Zwang zur Privatisierung sei ein organisierter Angriff auf das Gemeinwesen. Statt einer Schuldenbremse seien Privatisierungsbremsen nötig. Aus Solidarität mit den Angeklagten wird Water Makes Money in dieser Woche in vielen deutschen Städten gezeigt. Der Sender Arte strahlte ihn am gestrigen Abend um 22 Uhr aus. Wer mehr über dieses Thema erfahren möchte, kann zur Internetseite der Initiative Wasser ist ein Menschenrecht gehen. Die lautet www.right, jetzt 2, die Zahl 2, water.eu/de. Nein, querbalken.de. Zu diesem Thema da mit den Privatisierungen, also überall im Erziehungswesen, im Gesundheitswesen, jetzt Wasserversorgung, ja, unsere Freundin da von Castilla-La Mancha, diese Cospedal, die hat sich jetzt eine neue Variante einfallen lassen. Die wollen jetzt verstaatlichen Grund und Boden und Hügel und Wälder, die noch der Verwaltung gehören. Und jetzt natürlich, wer ist da interessiert? Die Idee ist, das an reiche Leute zu verkaufen, damit die dann dort ihre privaten Jagdgründe haben, dass sie dort andere Reiche einladen können, um dort jagen zu gehen. Ne? Kann man doch auch machen. Das nächste ist dann wahrscheinlich, werden sie die Luftversorgung privatisieren, damit wir dafür fürs Atmen auch noch zahlen müssen. Ja, natürlich, wenn man diesen Prozess nicht bremst, wird der Planet privatisiert. Die Regierungen sind ja schon privatisiert, Militär ist zum großen Teil privatisiert. Und natürlich die Atemluft, warum nicht? Warum kann man die nicht privatisieren? Man kann die in Flaschen füllen, den Planeten verschmutzen und dann die reinen Sauerstoffflaschen kaufen. Gibt's übrigens einen tollen Science-Fiction-Film, der heißt Totally Recall, auf Spanisch Desafío Total. Da wird die Bevölkerung eines Planeten praktisch künstlich in Atemnot gehalten. Es gibt eine Maschine, eine Art Sauerstoffmaschine, die ist abgeschaltet worden und dann wird teurer Sauerstoff an die einzelnen Leute verkauft und nur wer genug Geld hat, darf atmen und leben. Bis der Held kommt und diese Maschine am Schluss wieder in Gang setzt und die Bösewichte werden bestraft. Toller Science-Fiction-Film, übrigens mit dem unsäglichen Arnold Schwarzenegger, aber der Film ist so gut, da kann selbst ein Schwarzenegger nichts kaputt machen. Kommen wir zum Thema Großprojekte. Das nächste Großprojekt, die nächste Pleite, titelt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Doch anders als beim Berliner Flughafen schauen die Kontrolleure von Stuttgart 21 jetzt genau hin. Wer erinnert sich nicht, meine Damen und Herren, seit Jahren kommen immer wieder spektakuläre Berichte über dieses unsägliche Stuttgart 21 Projekt, über diesen unterirdischen Bahnhof, der dafür weiß ich nicht wie viel Milliarden gebaut werden soll. Es gab Bürgerproteste, Kinder wurden brutal zusammengeschlagen von der Polizei, die demonstrierten. Einem Mann wurde mit dem Wasserwerfer das Auge ausgespült, das Auge wurde ihm rausgerissen. Nachher wurde er beschimpft und beschuldigt, er hätte die Polizei angegriffen und so weiter. Dieser unsägliche Bürgermeister von Stuttgart oder dieser Landesfürst von Baden-Württemberg, der wurde nachher als Korrupter überführt und da kam auch der gleiche Sumpf zutage, den man hier auch gewohnt ist. Jedenfalls, es gebe Grund zu der Annahme, dass die Preise künstlich hochgerechnet wurden. Das sagte das Ministerium, das sagten Merkels Beamte, die diesen Herrschaften von der Deutschen Bahn einmal auf die Finger schauten. Grube ist der Chef der Bundesbahn. Dieser Grube war fassungslos über das Misstrauen. Steht der Bund noch hinter Stuttgart 21, wollte er wissen. Ja, steht er nicht. Eine eindeutige Antwort, so Teilnehmer der Runde, bekam er nicht. Der Bahnchef fühlt sich von der Politik, die das Projekt seit 1995 forciert hat, alleingelassen. Der arme Junge hat da schon Milliarden verbraten für nichts und jetzt fühlt er sich allein gelassen. Eines der teuersten Bauvorhaben, die der Bund je in Angriff nahm, hat laut Spiegel kaum noch Chancen auf Verwirklichung. Die Regierung, die CDU, hat darüber schon eine Landesregierung und die Stadt Stuttgart verloren. Nun könnte der Provinzbahnhof auch noch den Bundestagswahlkampf belasten. Und daran hat keiner der beteiligten Akteure Interesse. Klar, wenn es um Wählerstimmen geht, dann wird die Sache natürlich kritisch. Rette sich wer kann, heißt es offiziell. Nach diesem Motto suchen die Projektpartner derzeit größtmöglichen Abstand zur Baustelle am alten Stuttgarter Kopfbahnhof. Niemand will die Verantwortung für Terminchaos und Mehrkosten in Milliardenhöhe. Achtung, Mehrkosten in Milliardenhöhe übernehmen. Also geht es jetzt um den Fahrplan für einen halbwegs eleganten Ausstieg aus dem Vorhaben und um die Frage, wie sich wenige Monate vor der Wahl Kollateralschäden in der Hauptstadt verhindern lassen. Die Deutsche Bahn hat behauptet, dass ein Ausstieg aus dem Projekt wiederum viele, viele Milliarden verschlungen werde, um natürlich der Regierung Angst zu machen und zu sagen, die Milliarden verliert ihr sowieso, egal ob wir bauen oder nicht, das wird für euch sehr teuer. Jetzt haben die aber vom Ministerium nachgerechnet und haben gesehen, was das eigentlich für betrügerische Rechenspiele waren und sind, die die Deutsche Bahn da aufstellt. Und jetzt ist wohl Schluss mit lustig. Kommen wir zum letzten Beitrag. Wir haben den Nachrichtenblock heute ein bisschen ausgedehnt. Macht nichts. Es geht um Neonazis und um neue Aktionsformen. Was bisher als lustiges Spaß-Guerilla-Spiel verstanden wurde, diese Flashmobs, die werden ja zunehmend von Neonazis benutzt. Rechtsradikale kopieren also Methoden der linken Protestkultur. Sie tragen Masken wie bei Anonymous und organisieren Flashmob-Aktionen übers Internet. Auch hierzu schreibt der Spiegel einen interessanten Artikel. Eine neue Generation von Rechtsradikalen, heißt es da, versucht den Imagewandel und kopiert dazu Methoden der linken Protestkultur. Neben den Identitäten beschäftigen auch Aktivisten, die sich die Unsterblichen nennen, die Behörden. Das Vorgehen ist stets gleich. Die Akteure setzen sich weiße Masken auf, wie man sie vom Internetkollektiv Anonymous kennt, halten Transparente hoch und marschieren in einem nächtlichen Fackelzug durch eine Stadt. Danach wird ein Kurzfilm ins Internet gestellt, unterlegt mit dramatischer Musik und rechten Parolen. So wird aus einer kaum beachteten lokalen Aktion ein theatralischer Clip, der bundesweit Aufmerksamkeit erregen kann. Zunächst harmlos wirkende Kapuzenpullis und Technomusik treten an die Stelle der Springerstiefel und Glatzenästhetik früherer Neonazi-Generationen. Die Parolen aber sind oft dieselben. Das Gefährliche ist die symbolische Machtergreifung auf der Straße, das sagt Johannes Rathke, der mit Thorald Staudt über die neuen Nazis ein Buch geschrieben hat. Die Nazis wollen damit signalisieren, wir sind viele, wir sind militant und können immer und überall auftauchen. Vorreiter dieser neuen Aktionsform war die rechtsradikale Widerstandsbewegung in Südbrandenburg, die auch unter dem Namen Die Unsterblichen auftrat und im vorigen Juni vom Brandenburger Innenministerium verboten wurde. Über 260 Polizisten durchsuchten damals 27 Wohnungen, darunter auch die von Marcel F. aus Lübbenau. Der seit Jahren aktive Neonazi und Nationalsozialist, so schrieb der Brandenburger Verfassungsschutz 2011, sei zentraler Akteur und Ideengeber der Truppe gewesen. Trotz des Brandenburger Verbots sowie Ermittlungsverfahren in anderen Bundesländern gab es seitdem immer wieder Fackelumzüge. Einige Dutzend haben die Behörden inzwischen gezählt. In Halberstadt in Sachsen-Anhalt und in Donaueschingen in Baden-Württemberg, in Rostock und Hamburg-Harburg. Die machen das so. Da gibt's eine geschickte Kameraführung. Es werden enge Gassen ausgewählt als Kulisse und nicht zuletzt wird das dann trickreich zusammengeschnitten. Das ist, als würde ich hier im Niemandsland eine Szene mit Applaus fünfmal übereinander schneiden und dann hat man das Gefühl, ein tausendköpfiges Publikum sitzt hier im Studio und lasst das dann ein paar Minuten über den Sender laufen. So was machen die Neonazis dann mit ihren Propagandavideos. Das sieht dann sehr spektakulär aus. Das verschafft dann den Eindruck, als marschiere ein ganzes Heer martialischer Fackelträger auf. In Wirklichkeit sind es vielleicht 50 oder 100 Nazis, manchmal bloß 10 Teilnehmer. Die werden dann so geschickt drapiert, dass das gewaltig aussieht. Man kennt das natürlich auch aus Hollywood-Filmen. Die Kamera kommt von unten, man sieht die Leiber oder diese Demos in Hollywood-Filmen, wo die Leute immer im Kreis gehen, die Demonstranten. Man sieht also eine lange Reihe und die gehen immer um den Häuserblock rum. Flashmob heißt und heißen solche spontan über Handy und Internet verbreiteten Aktionen. In der Vergangenheit haben auf diese Weise meistens unpolitische Spaßguerillas überraschende Auftritte in der Öffentlichkeit organisiert. Dieses Vorgehen haben nun Rechtsradikale für ihre Zwecke übernommen. Die Verabredung läuft meist heimlich über interne Verteiler und per SMS. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Hiermit beenden wir offiziell unseren heutigen Katastrophenblock im Niemandsland. Die Musik, die Sie im Hintergrund hörten, stammt übrigens von Hans Eisler. Seine Orchesterwerke stehen heute auf dem Programm. Zu Anfang hörten wir die Kleine Sinfonie, Opus 29, danach 5 Orchesterstücke. Und im Moment hören wir aus dem Werk 3 Stücke für Orchester, das Molto Allegro. Die Brücke, die Welt bedeuten. Hörst du die Kasse neu? Das war Frau Jennifer Rostock. Ich bin der Kapitän. Meine Damen und Herren, es ist Samstag. Sie hören Niemandsland hier bei Contrabanda 91.4 FM. Ich habe mal gerade aus dem Fenster geguckt. Moment, hier aus dem Studiofenster. Mal gucken, wir geben mal kurz den Wetterbericht. Ich recke mal den Hals. Augenblick. Ja, ein bisschen grau der Himmel heute. Es hat auch geregnet in den frühen Morgenstunden. Die Straße war nass, als ich heute Morgen ins Studio schlenderte. Mittlerweile sieht das also doch ein bisschen heller aus. Aber immer noch kein Sonnenschein. Oh, ja, bueno, zum Wetter. tatsächlich ein bisschen bedeckt und heute und morgen kann noch ein bisschen mehr Wasser fallen. Schadet ja auch nichts, ne? Tut auch den Pflanzen und den Menschen gut, wenn es ein bisschen regnet. Also, und dann nächste Woche wieder Friede, Freude, Eierkuchen und Sonnenschein. Es war nicht alles schlecht, wir wurden eingerascht. Außer mir Von den 12 Aposteln Christi war nur Judas ein Verräter. Hätte dieser aber die Macht übernommen, so würde er die 11 anderen zu Verrätern erklärt haben und ebenso die übrigen Apostel, deren es nach Lukas 70 gab. Leo Trotzki. Leo Trotzki war Stalins innerer Feind. Ob Leo Trotzki, der lebte von 1879 bis 1940, damit nur Stalin meinte oder nicht, eines ist sicher. In die Geschichte ist er als der größte Gegenspieler Stalins eingegangen. Trotzkis Theorie einer permanenten Revolution, die von Russland aus auf andere Länder übergreifen sollte, widersprach der Vorstellung Stalins vom Aufbau des Sozialismus in einem Land. In den 20er Jahren gelang es Stalin als Generalsekretär der Kommunistischen Partei, seine Machtbasis systematisch zu vergrößern und seinen erbitterten Widersacher ins Abseits zu manövrieren. 1929 wurde Trotzki aus der UdSSR wegen angeblicher konterrevolutionärer Betätigung ausgewiesen und musste fortan im Exil leben. Er blieb aber zum Unmut Stalins im kollektiven Gedächtnis eine der Schlüsselfiguren der Oktoberrevolution, denn er hatte den Aufbau der Roten Armee organisiert und damit zum Sieg der Bolschewiki im Bürgerkrieg beigetragen. Um eine Auslöschung dieser Erinnerung zu erreichen, ging der Diktator so weit, dass er Trotzki von sämtlichen Fotografien entfernen ließ. Wer hat nicht diese Fotos gesehen, wo Trotzki da, Trotzki weg zu sehen ist? Das wird natürlich auch hier veranstaltet. Im Internet wurden hier Politiker retuschiert mit Photoshop. Das ist natürlich ein beliebter Sport der Herrschaften. Seine tatsächliche Auslöschung erfolgte, die Auslöschung Trotzkis, erfolgte am 20. August 1940 im mexikanischen Exil. Ein von Stalin gesandter Agent schlug mit einem Eispickel auf ihn ein. Ein Tag später erlag Trotzki seinen Verletzungen. Dieser Agent war meines Wissens Katalane. Ramon Mercader. Und die. Ein Händler. Ramon der Händler. Ja, Katalane, strenger, dogmatischer Kommunist, der wurde dann von Stalin da hingeschickt mit dem Eispickel und hat den Trotzki umgebracht. Und das stimmt natürlich, es gab diese ideologischen Differenzen zwischen den beiden. Trotzki als Vertreter der Idee, dass die Revolution möglichst weltweit in allen Ländern gleichzeitig stattfinden soll und Stalin Sozialismus in einem Land. Trotzdem glaube ich, das ist alles übertrieben. Die hatten mehr gemein miteinander als Differenzen. Also man braucht nur dran zu denken, Trotzki seine Differenzen mit Stalin sind dann offen zutage getreten, nachdem Lenin gestorben ist, 1924. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war Trotzki genauso dogmatisch wie alle anderen auch. Und er hat ja als Chef der Roten Armee damals schon in Kronstadt die Anarchisten zusammen kartätschen lassen, ja, weil eben die gefährlich wurden für die korrekte Linie der kommunistischen Partei, die weiß, wo es lang geht. Also insofern ist da kein großer Unterschied zwischen Trotzki und Stalin. Es geht aber um die Macht zu definieren. Das heißt, der Diktator, der Herrscher, hat die Macht zu definieren, wer ein Verräter ist und wer nicht, wer von der Linie abweicht und wer nicht. Das ist wie heute, was man so den Discurso Unico nennt, die einzig mögliche Lösung. So wird uns das auch immer verkauft. Es gibt nur, und damit kommen wir zum Finanzstalinismus der Herrschaften heute, da geht es um Sachzwänge. Und um Lösungen, es geht immer nur um alternativlose Maßnahmen. Maßnahmen, die nicht anders gemacht werden können. Das ist das Wort, womit sie einen unglaublichen Aufwand betreiben, wenn sie uns etwas erzählen. Alles ist alternativlos, was sie machen. Die Kürzungen, die Maßnahmen, die Deregulierungen auf dem Arbeitsmarkt, alles ist alternativlos. Wer was anderes sagt, ist ein Verräter. Der wird natürlich nicht umgebracht wie unter Stalin, aber marginalisiert, ausgegrenzt, niedergehalten, verschwiegen. Geselbstmordet, wenn er die Miete oder die Hypothek nicht mehr bezahlen kann. Ja. Na gut, das ist ein anderes Thema. Ich spreche über Verräter in dem Sinne, dass Leute eine abweichende Meinung haben. Das ist direkte Gewalt. Genau, die Hypothekengewalt ist natürlich und wenn das stimmt, direkte Gewalt. Und wenn das stimmt, was du vorher zitiert hast, da, dass Judas der einzige Verräter war, wenn er gewonnen hätte, hätte er die anderen zu Verrätern erklärt, ja, darum geht's, ja, das müssen wir irgendwie schaffen. Und dann, ob wir dann Eispickel benutzen oder nicht, das werden wir dann schon sehen. Was also fehlt, wäre eine Revolution, oder? Revolution. Revolution. Du hast gehört, dass ab morgen alles teurer wird. Du hast gehört, dass keiner irgendwas tut, doch dass sich jeder beschwert. Du hast gehört, es ist alles nichts wert, egal wie du es machst, es ist immer Verkehr. Du hast gehört, dass es alles nicht das Wahre ist. Dein Handy dir dein Geld wegfrisst. Du hast gehört, dass jeder von uns irgendwas vermisst, dass alles scheiße ist. Das war ich, was die Zeitung schreibt. Du hast gehört, dass fürs Wochenende nicht viel übrig bleibt. Und weit und breit, wo du dich bewirfst, bekommst du schwarz auf weiß, dass es leider nichts wird. Du hast gehört, dass es früher alles besser war. Du hast gehört, die Jugend heute ist so undankbar. Du hast gehört, dass jeder von uns irgendwas vermisst, dass alles scheiße ist. Christina Stürmer, die österreichische Pop-Rock-Sängerin. Ja, wir gehen raus. Tschüss Werner, alles Gute, schönes Wochenende. Mach's gut. Tschüss, bis nächste Woche und in genau 5 Stunden beginnt die Demonstration am Plaza Universidad. Wir gegen den Finanzgenozid für das Recht auf Wohnung. Ein Menschenrecht. Alles Gute, ein wunderschönes Wochenende wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern hier von Niemandsland, Kontrabanda 91.4 FM. Die heutige Sendung wird bald wieder im Podcast zu hören sein. Der Podcast, ich wiederhole nochmal, ist im Moment im Umbau. Wir versuchen, das Problem zu beheben und die Podcaste wieder allgemein unter der gewohnten Adresse zur Verfügung zu stellen. Tschüss, agur, adeo, yo! Jedenfalls war ich es irgendwann leid, nur noch so eine Opfer kennenzulernen. Da sagt meine beste Freundin Shania zu mir. Ja, Cindy, geh doch mal ins Internet. Da lernst du auch welche kennen. Da hab ich gedacht, naja, gut, ich zum Friseur, wisst ihr, ins Nagelstudio, 25 Minuten auf den Tussentoaster. Komm da rein, 30 Typen glotzen auf ihren Bildschirm, keinen interessiert, ob ich da nur stehe oder nicht. Hab gedacht, okay, setze ich mich erstmal an Tresen und warte, dass mich einer anspricht. Ich bin ein bisschen altmodisch, ich möchte schon, dass der Mann die Frau anspricht. Und ich bin ja schließlich eine Frau. Und obwohl neulich in Hamburg hat jemand zu mir gesagt, ach, Sie sind ja kein Mann. Schade, als dicke Trans hätte ich Sie lustig gefunden, als Frau finde ich Sie scheiße. Ja, buh. Ah, ja. Ich hab ihm dann erstmal einen Tunnel ins Gesicht geboxt. Kennen wir Frauen nämlich auch. Kurz angesetzt, kleine Rechts-Links-Kombination, war die Sache erledigt. Da hab ich mir gedacht, nee, also das funktioniert irgendwie nicht. Bin dann auch nach Hause völlig genervt. Nächsten Tag zu Shania, sagte, und, hast du jemanden kennengelernt? Ich sah, wen soll ich denn kennenlernen? 30 Typen glotzen auf ihrem Bildschirm, keinen interessiert, ob ich da am Tresen Spagat mache oder nicht. Hast du nicht geschattet? Ich sag, wieso geschattet? Hast du dich nicht eingeloggt? Ich sag, wieso einloggen? Ich war doch beim Friseur. Na, hast du nicht so eine Seite aufgemacht? Ich sag, Seite aufmachen, ich mach dein Fass auf. Seite aufmachen, wenn ich ein Buch lesen will, ich in der Bibliothek, ich will einen Kerl kennenlernen. Oh, nee. Ach, Cindy. Hat sie mir erstmal erklärt, wie das funktioniert mit dem Internet? Ich kannte das ja noch nicht. Und ich erkläre euch das jetzt mal kurz. Oh Gott, also. Das gibt da so Single-Seiten und da musst du so Profil auf, also ausfüllen und das hat jetzt nichts mit Waffen zu tun. Da musst du aber so hinschreiben, was du toll findest, was du gerne isst, aber nicht zu viel, sonst wissen die gleich alles. Und dann schickst du das so weg und dann ist da einer dahinter, der liest sich das durch und wenn der dich toll findet, schreibt er dir zurück und dann kloppt das so am Bildschirm, aber da ist keiner drin. Und dann ist da so ein Briefumschlag und den machst du so an und dann geht es so auf. Ich hab echt tolle Post bekommen. Zum Beispiel von Lutz Langschwanz. Von Paul Penis.